Okay, wir kennen das Spielfeld und Sie wissen, warum Sie spielen. Jetzt können Sie daran gehen, die Spielzüge zu planen. Stellen Sie sich den Fußballtrainer in der Kabine vor, wie er auf einer Tafel die Aufgaben erklärt und taktische Spielzüge aufzeichnet. Und als erstes muss er klären, welche Mannschaft spielt eigentlich. Je nach Ihrer Position müssen Sie sich überlegen, wer die Verhandlung führen soll. Verhandeln Sie selbst und alleine oder mit einem Team? Oder sind Sie gar nicht selbst bei der Verhandlung dabei? Überlegen Sie, wer für Sie oder mit Ihnen in die Verhandlung gehen soll. Übrigens, ein austauschgewohnter Ansprechpartner kann die Strategie der Gegenseite gehörig durcheinanderbringen. Kleine Geschichte dazu. Bei einem meiner Kunden wurde der Verkäufer zu Nachverhandlungen einbestellt. Bisher hatte er es mit den Technikern aus der Abteilung zu tun, die er belieferte. Alles Männer. Doch jetzt hat er einen Termin mit der Einkaufsabteilung. Schon in der Vorbereitung war klar, dass die üblichen technischen Argumente wenig nützen würden. Er bereitete sich gut vor. Zu dem Gespräch wurde er in ein winziges Büro geführt, wo er 15 Minuten wartete. Dann erschien seine Gesprächspartnerin, eine attraktive junge Frau im Businesskostüm mit kurzem Rock. Ein Austausch Mann gegen Frau oder Frau gegen Mann kann erhebliche strategische Vorteile bringen, genau wie das Prinzip Silberrücken. Sie wissen, was ein Silberrücken ist. Hier dient er als Metapher für ein Prinzip. In vielen Unternehmen ist Seniorität ein wichtiger interner Regelungsmechanismus, der formale Hierarchien überlagert oder sogar dominiert. Wenn junge Mitarbeiter dieses Prinzip verinnerlicht haben, kann er sich in der Verhandlung gegen sie wenden. Auch dazu ein Beispiel. In einem anderen Unternehmen, das komplexe technische Dienstleistungen verkauft, arbeiten überwiegend junge Ingenieure unterschiedlicher Fachrichtungen. Die Hierarchie ist flach und die wenigen älteren Kollegen sind informelle Führer. Sie haben in der Vergangenheit selten an Verhandlungen mit Kunden teilgenommen. Eine Analyse ergab, dass einige Kunden für vergleichbare Leistungen deutlich niedrigere Preise bezahlten als die Mehrzahl der Kunden. Es stellte sich heraus, dass diese Kunden grundsätzlich ältere Mitarbeiter, Silberrücken, zu den Verhandlungen entsandt hatten. Wenn Sie wissen, wie groß das gegnerische Team ist, dann sollten Sie Ihre Mannschaftsstärke darauf anpassen. Fußball spielt man auch 11 gegen 11. Und achten Sie unbedingt darauf, dass sich nicht jemand selbst zur Verhandlung einlädt, der dort keine nützliche Aufgabe hat oder der Sie möglicherweise bloßstellt und Ihnen das Leben schwer macht. Deshalb noch eine Anmerkung aus persönlichem Erleben. Wenn Sie Verkäufer im Außendienst sind und nach telefonischer Vereinbarung zum Kunden gehen, dann sollten Sie nicht einfach in doppelter Besetzung auftreten, ohne dies vorher anzukündigen. Auch dazu eine Geschichte aus eigenem Erleben. Ich hatte vor einiger Zeit einen Termin vereinbart, bei dem es um Lösungen zum Datenschutz mittels einer Online-Datenbank ging. Der zuständige Vertriebsmitarbeiter hatte selbst mit mir telefoniert und den Termin ausgemacht. Zum Termin kam er in Begleitung seines Chefs, wogegen ich grundsätzlich nichts habe. Schließlich war ich selbst viele Jahre als Vorgesetzter von Außendienstmitarbeitern der Begleiter. Allerdings waren angemeldete Besuche eher die Ausnahme und wir haben in jedem Einzelfall die Option angeboten, dass ich draußen bleibe. Und wir hatten eine klare Rollenverteilung. Der Verkäufer blieb der Verkäufer und ich war der Coach und Protokollant. In vielen Fällen verhandeln wir nicht völlig autonom, sondern sind vom Mandat unseres Vorgesetzten abhängig und eingebunden in die Unternehmensstrategie. Fragen Sie sich daher, wie autonom können Sie entscheiden, Zugeständnisse machen und abschließen? Sorgen Sie dafür, dass Sie ausreichend große Spielräume haben und unter normalen Umständen die Verhandlung selbst abschließen können. Ganz ohne Freiraum sind Sie nur Erfüllungsgehilfe für Ihren Chef, der, aus welchen Gründen auch immer, die Verhandlung nicht selbst führen möchte. Sobald Ihr Verhandlungspartner merkt, dass Sie keine Autorität zum Abschluss haben, wird er Sie möglicherweise nicht mehr ernst nehmen. Auf der anderen Seite, unendlicher Freiraum wird Ihnen auch nicht helfen. Wenn keine Ziele definiert werden, keine Ansage darüber gemacht wird, zu welchen Preisen und Bedingungen Sie gerade noch abschließen können, dann ist am Ende jedes Ergebnis falsch und Sie werden einmal kräftig gegrillt. Lassen Sie sich im eigenen Interesse daher nicht auf »Mach mal« ein. Ach ja, der Auftraggeber kann auch Ihr Ehepartner sein, mit den gleichen Folgen. Neben diesem Auftraggeber, also Chef oder Ehepartner, gibt es bei der Verhandlung noch weitere Leute, die mit im Boot sind, ohne direkt anwesend zu sein. Das kann die Rechtsabteilung sein, die den Vertrag vor Unterzeichnung bis aufs letzte Komma prüft, oder die Finanzabteilung, die hinter den Kulissen mit dabei ist. Klären Sie auch hier frühzeitig, wie weit Sie gehen können, um nicht eine Pseudo-Einigung zu haben, die dann wieder kassiert wird. Und damit sind wir auch schon beim Thema Rollenverteilung für die Verhandlung. Wenn Ihr Team steht, verteilen Sie die Aufgaben für die Vorbereitung und legen Sie die Rollen in der Verhandlung fest. Bestimmen Sie einen verantwortlichen Verhandlungsführer. Dieser trägt die Argumente vor, macht Angebote und fordert Konzessionen. Sonst niemand. Die Besetzung der weiteren Rollen hängt von der Größe Ihres Teams ab. Auf jeden Fall benötigen Sie einen Protokollführer, der alle Zwischenschritte und Teillösungen dokumentiert und auch die Reaktionen der Gegenseite auf Argumente und Angebote sammelt. Einigen Sie sich mit der anderen Verhandlungspartei darüber, ob ein gemeinsames, offenes Protokoll geführt werden soll. Weitere Rollen können sein: Fachleute für kaufmännische, technische oder vertragliche Fragen, der Silberrücken für das Thema Seniorität, eine Beobachterin, die sich darauf konzentriert, die Stimmung in der Verhandlung aufzunehmen und die Verhandlungsführerin unterstützt, Zeichen gibt, Pausen einleitet und einspringt, wenn die Verhandlungsführerin auf dem falschen Fuß erwischt wird. Nochmal zurück zu dem Beispiel von eben. In dem Gespräch wegen dieser Datenschutzlösung begann der Verkäufer damit, die Lösung vorzustellen. Nach kurzer Zeit übernahm der Vorgesetzte die Führung. Der Verkäufer wurde von ihm einfach übergangen und in die Rolle des passiven Beobachters gedrängt. Je mehr Widerstand ich entgegensetzte, umso mehr trumpfte der Vorgesetzte auf und machte Zugeständnisse, für die er seinen Verkäufer vermutlich geköpft hätte. Es heißt nicht umsonst, Kleider machen Leute. Es lohnt sich deshalb, sich über die Wahl der Kleidung einige Gedanken zu machen. Die Verpackung spielt für den Verhandlungserfolg, wie Sie weiter vorne gehört haben, eine wichtige Rolle. Für die Kleidung gilt dabei, wie für die Körpersprache, People tend to like each other when they are like each other. Mit der Wahl der Kleidung beeinflussen Sie deshalb Ihr Ergebnis. Sie können entweder Übereinstimmung mit Ihrem Verhandlungspartner signalisieren und so den Rapport erleichtern, oder Sie können Distanz oder Überlegenheit ausdrücken. In den meisten Fällen ist es eine gute Idee, sich in der Kleidung dem Verhandlungspartner anzupassen. Wenn Sie also zur Bank gehen, um ein Darlehen zu verhandeln, machen Sie das besser im Businesskostüm oder Anzug als in Freizeitkleidung. Wenn Sie im Team verhandeln, können Sie Ihre Zusammengehörigkeit durch Kleidung demonstrieren. Das können mit dem Logo bestickte Hemd- oder Blusenkragen, Krawatten und Halstücher in Firmenfarben sein, aber auch Uniformen sind denkbar und in manchen Branchen üblich. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie sich in Ihrer Kleidung wohlfühlen. Wenn Sie die Krawatte nur zu speziellen Anlässen tragen, ist sie möglicherweise ein störender Fremdkörper. Tragen Sie die Krawatte schon einige Tage vor der Verhandlung, um sich daran zu gewöhnen. Ihre Kleidung und ob Sie damit einen stimmigen Eindruck machen, spielt für den ersten Eindruck eine wichtige Rolle. Und es ist oft ein Eindruck, der bleibt und für den Ihr Gegenüber Bestätigung in Ihrer Körperhaltung, Ihrer Ausdrucksweise und Ihren Umgangsformen sucht, statt Ihren Inhalten zu folgen. In Ihrer Kleidung drücken Sie auch Ihre Wertschätzung für den Gesprächspartner aus. Oder Ihr Gesprächspartner nimmt es so wahr. Deshalb lassen Sie sich bei der Auswahl Ihrer Kleidung von folgenden Überlegungen leiten. Erstens, ist die Kleidung angemessen? Das heißt, passt sie zu Branche, Hierarchiestufe und Alter? Ist eher Business oder Casual gefragt? Für die Herren der Hinweis, ab einer bestimmten Hierarchiestufe geht in vielen Branchen ohne Krawatte gar nichts und auch Details wie Umschlagmanschetten mit Manschettenknopf werden beachtet. Für die Damen der Hinweis, ein Rock kann schnell zu kurz sein, wenn sie sich offen gegenüber sitzen. Im Zweifelsfall gilt eher ein bisschen zu viel als zu wenig. Zweitens, achten Sie auch auf Ihre Schuhe. Die Schuhe werden besonders häufig vernachlässigt. Fragen Sie sich, passen meine Schuhe zur Kleidung? Und für die Damen, Absätze sind schön, aber übertreiben Sie nicht. Und sind die Absätze schief? Weg damit, zum Schuster. Drittens, Strümpfe oder Socken. Bei den Herren dezent, Uni oder kleines Muster. Und für die Damen gilt nach wie vor, keine nackten Beine zum Rock. Das ist natürlich ein Thema, das man sehr kontrovers diskutieren kann. Meine persönlichen, das geht ja gar nicht, sind ausgelatschte Schuhe, bunte Mickey-Maus-Socken und abgewetzte Hosen. Wenn dann noch ein kurzärmeliges Hemd mit Krawatte dazukommt, werde ich sehr zurückhaltend. Vor einiger Zeit hatte ich einen Verkäufer am Telefon, der mir verschiedene Werbemittel im Zusammenhang mit Wein präsentieren wollte. Da ich mich für Wein interessiere, traf er zunächst auf offene Ohren. Das Telefonat klang vielversprechend und die Stimme war sympathisch, Also lud ich ihn ins Büro ein. Der gute erste Eindruck vom Telefon war im Bruchteil einer Sekunde weg, denn das ging ja gar nicht.